Aristipp von Christoph Martin Wieland, zweiter Band. 40. Aristipp an Kleonidas. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wenn deine Absicht war, mich mit den Gemälden, die ich durch den Schiffer Xanthus erhielt, wie mit unwiderstehlichen Zauberketten nach Cyrene zurückzuziehen, so schwör ich dir zu, dass du sie völlig erreicht hast. Sie haben die Erinnerungen an dich und deine Musarion so lebendig in mir aufgefrischt, dass alle meine andern Gedanken vor ihnen verlöschen und alles, was ich um mich her sehe, mir schal und ungenießbar wird. Oft möcht ich auf deine Kunst zürnen, dass die Zauberin, die dem bloßen gefärbten Schatten so viel Leben ähnliches geben konnte, ihnen nicht auch das, was zum Leben noch fehlt, zu geben vermochte, dass ich die Rede, die auf den Lippen deines Bildes zu schweben scheint, nicht mit meinen Ohren höre, und der Freund, den ich an meine Brust drücken will, ein bloßes Blendwerk ist. Unwillig reiß ich mich dann von diesen Bildern los, bei denen ich oft stundenlang verweile, und kehre doch immer wieder zurück, als ob ich hoffte, sie nun lebendiger zu finden. Kurz, lieber Kleonidas, dein Geschenk hat meine Weisheit aus dem Gleichgewicht, worauf ich sonst immer ein wenig groß zu tun pflegte, herausgehoben, und ich sehe wohl, mir ist nicht anders zu helfen, als dass ich meine hiesigen Geschäfte so schleunig als möglich zu Ende bringe, ein eigenes Yachtschiff miete und mit dem ersten besten Nordwestwind nach dem Lande zurückfliege, das meine Liebe zu euch weit mehr als das ungefähr der Geburt zu meinem wahren Vaterlande macht. Das holde Familienbild und die liebliche junge Malerin haben mich zwar nicht blind gegen die Reize deiner Psyche gemacht, aber doch so viel bewirkt, dass ich mich zugunsten meines korinthischen Freundes Learchus leichter von ihr trennen konnte, der sie zu besitzen verdient und ganz glücklich dadurch ist. Die 3000 Drachmen, die du gegen seine Anweisung ausgezahlt erhalten wirst, sind der Preis, den er selbst dafür bestimmt hat. Da er die Bilder als Geschenk nie angenommen haben würde, so hielt ich für das Schicklichste, ihm die Schätzung derselben anheimzustellen. Und ich finde, dass er sich, ohne viel zu tun, auf eine edle Art aus der Sache gezogen hat. Er hat wirklich Sinn für echte Kunst, und überdies schmeichelt es seinem Stolze, dass er, Lais allein ausgenommen, der einzige in Griechenland ist, der etwas von deiner Hand aufweisen kann. Dass mir die beiden Stücke, die ich für mich behalte, zu heilig sind, um in meiner Galerie aufgestellt zu werden, trauest du mir zu, ohne dass ich es sage. Antipater ist der einzige, der das Familienbild gesehen hat, aber ihm auch die Malerin sehen zu lassen, kann ich nicht über mich gewinnen. Sie steht in meinem Schlafzimmer in einem Schranke verborgen, der, seitdem er dieses kleinod verwahrt täglich so oft aufgeschlossen wird daß du über meine kinderey lachen würdest wenn ich dir sagte wie oft mich dünkt die kunst hat noch nichts vollendeters hervorgebracht als dieses kleine bild vollendet ja das ist es aber ich habe dir doch nicht das rechte wort gesagt nichts anziehenders wollt ich sagen was hielt mich zurück ist mein vorwitz zu wissen wer der glückliche ist mit dessen zügen die liebenswürdige Kleone sich so teilnehmend beschäftigt unbescheiden so laß dein stillschweigen meine strafe sein ich lege diesem brief eine abschrift dessen bey den ich von learchen über die gemählde erhalten habe vornehmlich weil er uns nachricht von unsrer reisenden circe giebt die den thessalischen zauberinnen zeigt daß sie in ihrer eigenen kunst gegen eine meisterin wie sie nur pfuscherinnen sind.